Name-Dropping in Nürnberg zur Blauen Stunde. Clara Fieger trifft im Serial-Foyer Seal Fleuer persönlich mit einem Frosty auf dem Kopf. Über dem Kopf von Kerstin Starkemeier bringt mich eine psychotherapeutische Emotionstabelle zum Weinen. Ich halte ein und falle. Rein, schön, falle. Wie kluge Wörter über K.P. Bremer. Mich zu Trost zurück. Immer gebracht. Wie Frostys Milch herunter.